ist alles aufgewacht, überall wird es hell. Die Stationen fliegen wie der Blitz vorbei, 10 Minuten vor Berlin. Eine Dame will mit einem Schreckensschrei heftig die Bremse ziehen. Und der Schaffner hat was auszustehen, weil ihn jeder fragt, was ist bloß mit diesem Zug geschehen? Und der Schaffner sagt, weil der D-Zugführer heute Hochzeit macht, fährt die Eisenbahn so schnell. Denn der Bräutigam, der gern zur Hochzeitsnacht pünktlich an Ort und Stelle